الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. إن شاء الله رب العالمين بيذادن über ein sehr wichtigen Thema sprechen, inshaAllah, Rabbil Alameen, und versuchen dies zu erklären, gemäß Koran und Sunnah, inshaAllah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshaAllah Nutzen davon geben und uns inshaAllah eine Lehre daraus ziehen lassen. Denn es ist das Wichtigste, inshaAllah, jedes Mal, wenn man etwas hört vom Koran oder die Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oder eine Ermahnung, dass man daraus eine Lehre ziehen muss. Und dass man das, inshaAllah, in die Tat umsetzt, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Denn es reicht nicht aus, Vorträge zu hören, ohne sich zu ändern, ohne sich zu verändern, nachdem man die Befehle Allahs subhanahu wa ta'ala und seines Gesandten sallallahu alayhi wa sallam gehört hat. Denn dies ist eine Hujjah gegen uns yawm al-qiyamah, wenn wir diese Worte hören und na'udhu billahi ignorieren und einfach vielleicht in dem Moment weinen und kurze Zeit danach, na'udhu billahi, gerät das Ganze in Vergesslichkeit, denn das ist gefährlich, yawm al-qiyamah, das ist ein Argument gegen uns, wal-iyadu billah. Deshalb, man muss sich wirklich in Acht nehmen. Heute, es gibt so viele Vorträge, so viele Durus, so viele Bücher, so viel Wissen ist verbreitet, alhamdulillah, aber leider wenige setzen dieses Wissen in Tat um, weil das ist der Sinn des Wissens im Islam, inshaAllah, dass wenn man was gelernt hat, inshaAllah, was gehört hat, dass man diesen Tat umsetzt, denn al-ilmu, yaqulu al-ulama, al-ilmu dalilul amal. Al-ilm, das heißt, das Wissen ist der Wegweiser der Taten im Islam. Das heißt, er weiß, das Wissen ist dafür da, der weist uns auf Taten darauf hin. Deshalb ist Ilm da. Ist genauso vergleichbar mit dem Schilder auf dem Weg auf der Autobahn. Die Schilder auf dem Weg auf der Autobahn sind nicht dafür da, dass man die auswendig lernt, sondern die sind dafür da, damit sie uns den Weg zeigen, wohin wir wollen. Genauso ist das Wissen im Islam. Der zeigt uns, inshallah, den Weg zum Erfolg, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, der Weg zur Rettung, yawm al-qiyamah, bei Allah subhanahu wa ta'ala, und geschützt zu sein vor dem, was man fürchtet, vor dem, wovor man Angst hat. Und jeder Muslim und Muslime hat Angst vor der Strafe Allahs subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, hat Angst, in Jahannam zu fallen. Denn heute, wenn man sieht da draußen, wenn es so heiß ist, a'udhu billah, 37 Grad, es ist drückend, für viele ist es gefährlich, a'udhu billah, sie ertragen diese Hitze gar nicht. Viele von uns können noch nicht mal schlafen, wal-iyadu billah. Manche sind die ganzen Tage am Schwitzen, die klagen vor dieser Hitze. Und das ist nichts, wallahi al-azim, das ist nichts gegenüber dem, was die Menschheit erwartet, yawm al-qiyamah. Und das ist nur ein Atem, das ist ein Ausatmen von Jahannam. Wenn wir das Atem von Jahannam nicht aushalten, wie sollen wir dann yawm al-qiyamah Jahannam, a'udhu billah, aushalten? Und liebe Geschwister, deshalb machen wir diese Durus, inshaAllah, rabbil alamin, diese Folge, dass wir uns verändern, dass wir uns schützen, inshaAllah, rabbil alamin, von bösen Eigenschaften, von schlechten Eigenschaften, welche Allah subhanahu wa ta'ala erzürnen, wal-iyadu billah. Denn wenn Allah subhanahu azza wa jalla erzürnt ist gegen einen Diener, gegen einer seiner Diener, niemand kann diesem Diener helfen, yawm al-qiyamah wal-iyadu billah. Und einer der schlimmsten a'udhu billah Eigenschaften und die schlimmsten Taten im Islam ist al-zulm wal-iyadu billah, die Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit oder die Rechte anderer nicht zurückzugeben. Das ist gewaltig bei Allah subhanahu azza wa jall. Und Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Quran al-Karim, ad a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, ma lidh-dhalimin min hamim wala shafi'in yuta'. Surat Ghafir 18. Wa yaqul Allah ta'ala, wa ma lidh-dhalimin min nasir. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala warnt hier, subhanahu azza wa jall, vor Ungerechtigkeit. Und das werden wir gleich erklären, bi'idhnillahi azza wa jall. Und wie Hadith Jabir radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, ittaqu al-zulma, fa inna al-zulma zulumatun yawm al-qiyamah. Ittaqu al-zulma, fa inna al-zulma zulumatun yawm al-qiyamah. يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anh sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam ungefähre Bedeutung gesagt hat: Hütet euch vor Ungerechtigkeit. Schützt euch vor Ungerechtigkeit. Sagt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Denn wahrlich, die Ungerechtigkeit ist Finsternisse und Dunkelheit yawm al-qiyama wal iyadu billah. Und sagt: Schützt euch und hütet euch a'udhu billah vor Geiz, sagt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Denn wahrlich, a'udhu billah, dieser Geiz hat die vergangenen Völker zerstört und vernichtet, und es brachte sie dazu, a'udhu billah, ihre Blut zu vergießen und a'udhu billah, die Verbote zu begehen, und sagt, und ihre Ehren untereinander zu halal zu erklären, für halal zu erklären, wal'iyadu billah. Dieses Hadith überliefert von Muslim. Liebe Geschwister, das heißt, es geht hier um Ungerechtigkeit und dass man insha'Allah Rabbil Alamin die Rechte anderer geben muss, insha'Allah. Das, was dir nicht gehört, den anderen zurückzugeben, bi'idhnillahi azza wa jal. Und wir sprechen hier bei zwei verschiedenen Themen, dass man keine Ungerechtigkeiten begehen darf, dass es verboten, ungerecht zu sein, und noch dazu, dass man das, was einen nicht besitzt und nicht gehört, es den anderen zurückzugeben, dem es gehört, im Islam. Und Ungerechtigkeit, Dhulm auf Arabisch, heißt An-Naqs, die Verringerung, etwas zu verringern. Und Allah يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا. Surah Al-Kahf 33. Das bedeutet, diese لم تظلم منه شيئا, يعني لم تنقص منه شيئا. Es hat sich nichts von diesen Jannah, diese zwei Gärten, verringert von deren Früchten. So sagt Allah in dieser Ayah im Koran. Das heißt, Dhulm bedeutet etwas verringern, wal'iyadu billah. Und was heißt etwas zu verringern? Wir reden hier über Ungerechtigkeit. Imma an yakun bittajarr' ala ma la yajuzu lil-insan. Ungerechtigkeit heißt, dass der Mensch etwas begeht, was ihm nicht erlaubt ist. Dass er sich wagt, etwas zu tun, was ihm nicht erlaubt ist im Islam. Oder imma bittafrit fima yajibu alayh. Oder etwas zu vernachlässigen, was ihm zur Pflicht gemacht wurde von Allah subhanahu wa ta'ala oder von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Und diese Ungerechtigkeit, diese zwei Erklärungen gerade, umfassen den Sinn von Ungerechtigkeit im Islam, wal'iyadu billah. Das heißt, entweder man begeht etwas, was haram ist, oder man unterlässt etwas, was halal ist, was Allah subhanahu wa ta'ala zum Pflicht gemacht hat. Und Al-Dhulm hat zwei Formen oder zwei Arten, zwei Gesichter. Dhulm yata'allaqu bihuquq Allah subhanahu azza wa jal. Wa dhulm yata'allaqu bihuquq al-ibad. Das bedeutet, es gibt eine Ungerechtigkeit, ja, Ungerechtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, gegenüber die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala, oder Ungerechtigkeit gegenüber der Rechte der Menschheit. Und das Schlimmste und die Höchste von beiden ist, dass man die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala nicht gibt, dass man ungerecht ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass man ungerecht ist gegenüber die Rechte Allah subhanahu azza wa jal. Denn An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam, hat gesagt, als er gefragt wurde, ayyu dhanbi a'zam, welcher unter den Sünden ist die mächtigste? Das heißt, die mächtigste Sünde, ungehorsam, wal'iyadu billah. فَقَالَ أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. Das heißt sinngemäß, dass du Allah jemand zur Seite stellst, obwohl Allah dich erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Und das ist hier Schirk gemeint, wal'iyadu billah. Schirk ist die größte Sünde im Islam, welche von Allah nicht verziehen wird, erst wenn der Diener Allahs Reue zeigt. Und seine Reue bedeutet, auf diesen Schirk zu verzichten und diesen Schirk abzulehnen, innerlich und äußerlich, und nochmal die Shahada des Islam ausspricht, um nochmal als Muslim zu sein, damit sein Taube akzeptiert wird. Und das vor dem Tod, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Also die erste Ungerechtigkeit ist Al-Shirk. Das ist die mächtigste Art von Ungerechtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man Allah etwas beigesellt, wenn man Allah etwas zur Seite stellt, egal in welcher Form, das ist die höchste Art der Ungerechtigkeit gegenüber Allahs Rechte, subhanahu azza wa jal. Dann kommt in zweiter Reihe, in zweiter Stelle, ist Al-Dhulmu bil-Kabair, Das heißt, die Ungerechtigkeit durch das Begehen großer Sünden, wal'iyadu billah, wie Zina, awal Khamr, awal Qadf, wal'iyadu billah, beispielsweise, Zina ist bekannt, Unzucht, wal'iyadu billah, dann das Trinken von berauschendem Audel, von Wein und Alkohol, das, was Allah verboten hat, oder Audel al-Qadf, das heißt, das ist eine der schlimmsten Sünden auch, dass man über jemanden sagt, er hätte Zina begangen, beispielsweise, obwohl er es nicht gemacht hat, obwohl man kein Zeuge hat im Islam, also vier Zeugen hat im Islam, das ist al-Qadf bil-Muhsanat, bil-Muhsanin. Das heißt, ein Muslim, man sagt über einen Muslim, er hat Zina begangen, ohne vier Zeugen dabei gehabt zu haben, die diese Tat richtig gesehen haben. Das gehört zu den großen Sünden im Islam. Es gibt viele große Sünden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Aber wie gesagt, erstens, Ungerechtigkeit durch Schirk. Indem man Allah etwas zur Seite stellt, dann kommt zweitens, durch das Begehen von großen Sünden und dann drittens, durch das Begehen von kleinen Sünden, welche heute viel, viel verachtet werden von uns, und das ist sehr gefährlich. Man darf nicht, liebe Geschwister, kleine Sünden verachten. Denn der Shaitan, der kommt und sagt, es ist ja nur eine kleine Sünde. Aber wisse eins, kleine Sünden, wenn die sich vermehren, werden zu großen Sünden. Denn Berge entstehen aus kleinen Kieselsteinen. Wenn man einen Berg zerschmettert, dann man sieht, dass diese Berge entstehen aus kleinen Steinen. Genauso, wenn du immer wieder kleine Sünden begehst und sie verachtest, du baust ja Bergen von Sünden, welche dich erschweren, Yawm al-Qiyamah, und der Grund sein werden, dass du in Jahannam fällst, wal-Iyadu billah. Also man muss aufpassen, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Das ist die erste Art der Bedeutung von Dhulm gegenüber Allah subhanahu azza wa jall. Aber diese, wie wir gesagt haben, inshallah Rabbil Alamin, das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala betrifft, azza wa jall, das sind seine Rechte. Und man darf nicht, a'udhu billah, diese Grenzen, liebe Geschwister, überschreiten, denn Allah hat uns Pflichten auferlegt, subhanahu wa ta'ala, welche wir erfüllen müssen, nicht wollen, müssen oder sollen, sondern wir müssen sie verrichten, weil es eine Pflicht auferlegt wurde von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dein Chef bei dir bei der Arbeit etwas sagt, dann denkst du noch nicht mal daran, dich ihn zu widersetzen. Das ist nur ein Mensch. Es geht nur um ein paar Euros, die vergänglich sind. Aber hier geht es um Jannah und Jahannam. Es geht um Paradies und Hölle. Deshalb musst du dich in Acht nehmen, inshallah, wenn du Allahs Gesetze missbrauchst. Du musst sofort Taube machen. Und man darf sich nicht wagen, Allahs Rechte zu missbrauchen, a'udhu billah. Aber wenn es um den Menschen geht, Huquq al-Ibad, dann sind das drei. Die hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in einem Hadith bei Hajjat al-Wada' erklärt und deutlich gemacht hat, alaihi salatu wa salam. Faqal sallallahu alaihi wa sallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Al hadith sahih, rawahu al bukhari. Sinngemäß erklärt dieser Hadith, das heißt, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eure Dima, eure Blut und eure Besitz, Geld und eure A'rad, eure Ehren sind untereinander für euch verboten, wie der Verbot oder die Heiligkeit diesen Tages und in diesem heiligen Monat und in diesem heilige Stadt. Al-Dhulm, liebe Geschwister, das ist eine gewaltige Sünde, wal-Iyadu billah. Das heißt, man darf nicht Blut von anderen Menschen vergießen, wal-Iyadu billah. Man darf nicht ungerecht, a'udhu billah, das Blut anderer vergießen, a'udhu billah, oder jemand verletzen, a'udhu billah, sodass er blutet. Nas'alullah al-Afwa wal-Afiyya. Denn das ist verboten. Das ist verboten im Islam. Und es ist auch, a'udhu billah, verboten, das Geld anderer zu nehmen ohne Recht, dass du einfach so hingehst und du nimmst dir das Geld auf egal welche Art und Weise und du begehst damit, a'udhu billah, Unrecht gegenüber anderen. Oder, a'udhu billah, nas'alullah al-Afwa wal-Afiyya, auch, es ist haram, es ist verboten, über die Ehre anderer herzufallen. Dass man, a'udhu billah, die Ehre der anderen Muslime, a'udhu billah, zu halal erklärt, nas'alullah al-Afwa wal-Afiyya. Und es gibt Leute heute, die übertreiben, a'udhu billah, im Islam. Und die sind vielleicht raus aus dem Islam, wal-Iyadu billah, welche das Blut von Muslimen sogar halal erklären. Welche die Ehre der Muslime halal erklären, a'udhu billah. Und welche alles, der Besitz der Muslime für halal erklären. Die beginnen damit, a'udhu billah, nas'alullah al-Afwa wal-Afiyya. Eine große, a'udhu billah, Ungerechtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und gegenüber seinen Dienern. Das heißt, die Ehre anderer Herrn zu verlassen bedeutet, dass man A'udhu Billah mit der Tochter von irgendjemand Unzucht zu begehen. A'udhu Billah. Oder A'udhu Billah, dass man A'udhu Billah Liwat begeht. Liwat, das heißt diese unnatürliche A'udhu Billah Sexualität A'udhu Billah mit Männern. Nas'alullah al-Afu wal-Afiyah. Oder dass man A'udhu Billah die Ehre anderer belästigt und verletzt, indem er über eine Schwester oder einen Bruder sagt, die und der haben Unzucht begangen, ohne vier Zeugen gehabt zu haben. Ohne vier Zeugen gehabt zu haben, subhanallah al-azim. Denn im Islam, wenn es ein islamischer Staat wäre, derjenige, der hingeht und sagt zum Richter, ja, ich habe gesehen, wie der Sinn begangen hat, und bringt nicht vier Zeugen mit, der wird 80 Mal gepeitscht im Islam. Und wenn zwei kommen, die kriegen beide 80 Mal, jeder für sich kriegt 18 Peitschenhiebe. Und wenn drei kommen, das gleiche, es müssen vier sein. Das nennt man Qadful Muhsanat al-Muhsanin. Etwas zu behaupten, ohne Beweise dabei gehabt zu haben, al-Iyadu Billah. Das heißt hier, das Blut anderer ist haram in dem Sinne, ohne Recht, a'udhu Billah. Und es ist haram, a'udhu Billah, das Geld anderer zu nehmen, a'udhu Billah, ohne Rechte. Das heißt einfach, es wegzunehmen mit Gewalt, a'udhu Billah, oder durch Betrügen, a'udhu Billah, oder wenn man dir etwas ausleiht und du gibst es nicht zurück, nas'alullah al-Afu wal-Afiyah. Und die Ehre anderer, liebe Geschwister, ist auch verboten im Islam. Und alle Arten von Ungerechtigkeiten sind haram. Alle Arten von Dhulm, liebe Geschwister, ist haram. Und das Schlimmste ist, dass derjenige, der Dhulm begeht heute, ja, und Allah subhanahu wa ta'ala dabei nicht fürchtet und denkt, ich bin frei, mir kann keiner etwas tun, weil er sich stark fühlt in dieser Dunya. Er soll eins wissen, dass Allah über ihn sagt, Yawm al-Qiyamah, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ مُطَاعٍ. Das heißt, Yawm al-Qiyamah, dieser Ungerechte, a'udhu billah, er werdet keinen Freund finden, der ihn retten wird vor Allahs Strafe, subhanahu wa ta'ala. Und wird keinen Fürsprecher finden, dessen Fürsprache angenommen wird, Yawm al-Qiyamah, damit er sich rettet, Yawm al-Qiyamah. Weil seine Ungerechtigkeit gegenüber anderen, wal-Iyadu billah, hat ihn umfasst, a'udhu billah, ihn in Gefangenschaft genommen, sodass keiner ihn davor retten kann. Das heißt, er wird bestraft auf jeden Fall, Yawm al-Qiyamah, wal-Iyadu billah. Und Allah sagt, وَمَا لِلظَّالِمِينَ من أنصار. يعني das heißt, der Ungerechte wird يوم القيامة keinen Helfer finden, der ihn von Allahs Strafe rettet يوم القيامة. Der steht dort allein mit seinem Zulm und deswegen wird in Jahannam, a'udhu billah, die richtige und die schlimmste und die härteste Strafe auch bekommen von Allah subhanahu azza wa jal. Und im Hadith von Jabir ibn Abdullah, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم. Hütet euch vor Ungerechtigkeit. اتقوا وقاية. Das heißt, schütze dich, hüte dich vor dieser Sünde, vor dieser Ungerechtigkeit. So nimm dich davor in Acht. Nimm dich davor in Acht, a'udhu billah. Und dies betrifft Allah und die Menschen. Denn Rasulullah sagt, ittaqu dhulm, allgemein, tut niemandem Unrecht. Sogar du darfst dir selber noch nicht mal Unrecht tun im Islam. Tu dir selber nicht Unrecht und tu andere keinen Unrecht, wal-iyadu billah. Jetzt hören wir, was die Konsequenzen von Dhulm sind. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Denn الظُّلْم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ist ظُلُمَات. Das heißt, diese Ungerechtigkeit, die du heute begehst, du wirst dann bestraft, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dass du dich im Finsternis befindest, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. In purer Finsternis, in purer Dunkelheit, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Denn يَوْمَ الْقِيَامَةِ, liebe Geschwister, jeder Muslim und Muslima hat ein bestimmtes Licht, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ist abhängig heute von seinem Iman, von seiner Überzeugung, von der Stärke seines Glaubens und von der Stärke seiner Taten, die er heute verrichtet hat, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Und يَوْمَ الْقِيَامَةِ, Allah wird diese Lichter ermöglichen, عز وجل, damit der Muslim und Muslima sich nicht in Dunkelheit befindet. Aber derjenige, der Ungerechtigkeiten begeht heute, er befindet sich mitten in Dunkelheiten, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, und hat gar kein Licht, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, und sein Licht verringert sich, a'udhu billah, sein Licht wird sich Schritt für Schritt verringern. Je mehr er Ungerechtigkeiten er heute begeht, desto mehr verringert sich sein Licht, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, bis er gar keins mehr hat, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, und dann mitten in dieser Dunkelheit, tief in der Dunkelheit von Jahannam hineinfällt, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Und es gibt auch eine andere Art, liebe Geschwister, von Dhulm. Und das ist heute weit ausgebreitet, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Denn mein Ehrgott, einer von Ashratu Sa'ah, von Ashratu Sa'ah, عُوذُ بِاللَّهِ, einer der Zeichen von يَوْمَ الْقِيَامَةِ ist, dass die Menschen heute sich Geld holen, ja, und die achten gar nicht mehr darauf, ob es halal oder haram ist. Denen ist es egal. Hauptsache, der hat Geld in der Tasche. Hauptsache, der hat Geld auf sein Konto. Aber er achtet gar nicht darauf, woher das Geld kommt. Sei es auf erlaubte Art und Weise oder haram Art und Weise, wal-iyadu billah. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass man nicht zu jenen gehört, A'udhu billahi rabbil alamin, zu dieser Sorte gehört. Und diese Art von Ungerecht ist, beispielsweise du gibst jemandem Geld oder du leistest ihm etwas, was dir gehört. Er hat dich drum gebeten und du hast ihm das gegeben wegen Allah subhanahu wa ta'ala, um Allahs Willen subhanahu azza wa jal, um den Lohn bei Allah zu erlangen. Aber das ist nur eine Leihgabe. Und dann gehst du nach einiger Zeit und du verlangst von dieser Person, dein Recht. Du willst dein Geld haben oder du willst das haben, wieder zurückhaben, was du ihm ausgeliehen hast. Und dann, was kommt von dieser Person? Komm morgen wieder. Dann gehst du morgen wieder, sagt er, komm übermorgen. Gehst du übermorgen, sagt, komm nächste Woche. Gehst du nächste Woche, sagt, komm nächsten Monat. So danach nächstes Jahr. Und er hat nicht vor, das zurückzugeben, was ihm nicht gehört. Wal-iyadu billah. Und das ist eine Art von Zulm. Und Allah wisst ein, diese Menschen sollen Allah richtig fürchten, subhanahu wa ta'ala. Denn sie haben Rechte von anderen genommen, Sachen genommen, die für sie haram sind, für sie verboten sind. Und die lassen andere leiden, a'udu billah. Vielleicht diese Person ist bedürftig, vielleicht diese Person hat auch Probleme und Sorgen. Und du hinderst ihn, seine Sorgen und Probleme zu lösen, a'udu billah, und es interessiert dich nur deine eigene kranke Nafs, wal-iyadu billah. Und das ist haram bei Allah subhanahu wa ta'ala, das ist gewaltig. Und wisse auch eins, ich warne diese Art von Leute, a'udu billah, dass wenn einer dieser Leute, den er Unrecht getan hat, nur die Hände hochhebt zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil man ihn Unrecht getan hat, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Bitte erhören und sich rächen subhanahu wa ta'ala im Dunya und vielleicht im Akhira auch. Und die Strafe von Akhira ist schlimmer als die von Dunya. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor solchen Arten von solchen Krankheiten bewahren. Und dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqu ash-shuh, und hütet euch, schützt euch vor ash-shuh. Was ist ash-shuh? Ist Geiz, wal-iyadu billah. Geiz. Und die geizigen Menschen sind a'udhu habgierig, ja, die sind geizig und habgierig, wal-iyadu billah. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat davor gewarnt vor dieser Krankheit ash-shuh. Daraufhin sagte Rasulullah in diesem Hadith, فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Diese Krankheit, diese Nafskrankheit, a'udhu billah, möge Allah mich und euch davor bewahren, ist der Grund, weshalb vergangenen Nationen vor uns und Völker vernichtet wurden, zerstört wurden, wal-iyadu billah. Deren Gesellschaft wurde deswegen zerstört. لِأَنَّ الْحِرْسَ عَلَى الْمَالِ نَسْأَ اللَّهَ الْعَافِ وَالْعَافِ يُجِبُ الْإِنسَانِ أَنْ يَكْسِبَ الْمَالِ من أي وجه كان. Was heißt denn das? Das heißt, الشح, diese Geiz, bringt den Menschen dazu, diese Geiz und Habgier bringt den Menschen dazu, a'udhu billah, das zu erlangen, was er gerne haben will, und besonders Geld, a'udhu billah, egal auf welche Art und Weise. Das heißt, er ist habgierig, er ist geizig und will unbedingt Geld haben. Und wenn er es nicht auf halal Art und Weise bekommt, sein Nafs wird erst ihre Ruhe finden, erst wann, wenn sie dieses Geld hat, auch wenn es auf unerlaubte Art und Weise ist, auch wenn es auf gewalte Art und Weise, wal-iyadu billah, mit Gewalt oder sei es durch Betrug, wal-iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist gefährlich, liebe Geschwister. Und dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamalahum, ay ash-shuh, hamalahum ala an safaku dima'ahum. Hamalahum heißt hier auf Deutsch, sinngemäß übersetzt, dass diese Geiz und diese Habgier und dieses Wetteifern wegen Geld und die Liebe zu Geld, a'udhu billah, zu Dunya, brachte sie damals dazu, dass sie ihre Blut, a'udhu billah, vergossen haben. Sie haben ihr Blut untereinander zu halal erklärt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, und sie haben ihre Ehre oder ihre Ehren, a'udhu billah, untereinander auch für erlaubt erklärt. A'udhu billah. Das heißt, sie haben Blut untereinander, a'udhu billah, vergossen, und sie haben noch dazu, a'udhu, die Ehre untereinander zu halal erklärt, und jeder fiel über den anderen her, wal-iyadu billah. Und das ist nicht nur damals gewesen, denn es ist heute auch sichtbar unter der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in vielen, vielen sogenannten islamischen Ländern oder muslimischen Ländern, a'udhu billah, in der viele Muslime leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren vor diesem. Und es gibt heute, subhanallah, Leute, die nannte man damals oder heute immer noch Straßenräuber. Die sind auch von dieser Krankheit, a'udhu billah, richtig betroffen. Nas'alullah al-afwa al-afiyah. Die sind richtig betroffen. Nas'alullah an yahfadhani wa iyyakum min hadha ash-shuh. Deswegen der Grund, dieser Geiz, A'udhu Billah, diese Habgier und dieser Durst nach A'udhu Billah, verbotenen Dinge, oder welche ihnen nicht gehören, A'udhu Billah, und diese Liebe zu Dunya, und die Liebe, A'udhu Billah, zu den weltlichen Dingen, Nas'alullah al-Afu al-Afu, hat sie überwältigt und ihre Herzen, A'udhu Billah, in Gefangenschaft genommen, so dass diese Krankheit und diese kranke Eigenschaft sie, A'udhu Billah, kontrolliert und ihnen, A'udhu Billah, Befehle innerlich erteilt, dass die andere Unrecht tun, indem sie, A'udhu Billah, die Leute den Weg abschneiden und die Männer töten und ihre Gelder nehmen und ihre Schätze nehmen. Sogar sind so weit gekommen, dass sie auf andere Leute in deren Häusern eindringen und ihre Schätze nehmen und ihren Besitz wegnehmen und sogar ihre Frauen herfallen. Und nehmen ihr Besitz mit Gewalt. Das hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Möge Allah mich und euch bewahren vor solchen kranken Menschen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, liebe Geschwister, in Zusammenfassung einfach gewarnt vor diesen zwei Krankheiten, vor diesen zwei, A'udhu Billah, hässliche und A'udhu Billah, vernichtende Eigenschaften, Al-Dhulmu wa-Shuh, das heißt hier Ungerechtigkeit und Geiz, A'udhu Billah, und Dhulm, Ungerechtigkeit bedeutet, A'udhu Billah, über andere herzufallen und ihre Rechte zu nehmen, A'udhu Billah. Und Geiz ist, dass diese Habgier über das, was andere in Hand haben, andere besitzen. Man will alles haben, was andere haben, A'udhu Billah, auch wenn es mit Gewalt es wegnimmt. Nas'alullah an yahfadhani wa iyyakum. Und das ist sehr gefährlich und das ist haram. Und das ist nochmal haram, verboten worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind auf dieser Erde, liebe Geschwister, erschaffen worden, damit wir, inshallah, Rabbil Alamin, Allah fürchten subhanahu wa ta'ala und uns hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala vor seiner Strafe, indem wir seine Verbote vermeiden und das tun, was er uns befohlen hat, azza wa jall. Und deshalb sagt Allah subhanahu azza wa jall im Koran: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Al-Hashr 9, das ist die Ayat im Beweis dafür, dass derjenige, der nicht geschützt ist, A'udhu Billah, dessen Nafs nicht vor Geiz, A'udhu Billah, und dieser Habgier, A'udhu Billah, geschützt ist und gereinigt worden ist und gehütet wurde, was passiert dann? Dass er kein Erfolg haben wird, wal'iyadu Billah, denn der Erfolgreiche ist derjenige, dem Allah subhanahu wa ta'ala vor diese kranke Eigenschaft, also Geiz, bewahrt hat, inshallah, und geschützt hat, inshallah, indem er ihn befreit hat von dieser hässlichen Eigenschaft. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch bewahren vor diesen zwei hässlichen Eigenschaften. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه والله أعلم سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.